Er konnte lange Zeit nicht einschlafen. Er ärgerte sich über sich selber, wusste aber keinen Weg, der ihn zum Busche herausbrachte. Zudem hatte er Angst, er könnte es mit dem Mädchen verderben. Und so lief er mit seinen Gedanken immer in die Runde. Zuletzt musste er doch wohl eingeschlafen sein, denn mit einem Male sah er einen blauen Schein und hörte einen harten Schlag. Das Wetter war wieder zurückgekommen. Die Pferde schlugen gegen die Wand, die Kühe rissen an den Ketten. Er stand auf, hing sich den Mantel um und ging auf die Diele. Da lief er Johanna in die Möte, die ebenfalls im Mantel aus der Dönze kam. Der Blitz zeigte ihm, dass sie kreideweiß war. »Ist dir schlecht?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Es ist bloß das Wetter. Im Bett war es mir zu stickig.« Aber als der nächste Blitz und hinterher ein gewaltiger Donnerschlag da war, schrie sie auf, fasste sich nach der Brust und fiel gegen die Wand. Er sprang schnell zu, fasste sie um und führte sie in die große Dönze, ließ sie sich auf die Ofenbank setzen und rückte an sie heran. Blitz und Donner kamen Schlag auf Schlag. Das Mädchen wollte sich zusammennehmen, aber ihr Mund behielt den Schrei nicht, und da nahm er sie in die Arme, legte ihren Kopf an seine Brust und deckte ihr seinen Mantelkragen über das Gesicht. So hielt er sie, ihr ab und zu, wenn es wieder blitzte und krachte, die Schulter klopfend und ihr zuredend wie einem jungen Pferde, das vor einem Machangel scheuen will. Sie lag ganz still und zitterte kein Mal mehr, und bloß wenn das Wetter es gar zu gut meinte, fühlte er, dass ihre Hände flogen. Nach einer kleinen halben Stunde hörte das Blitzen und Donnern auf. Es goss wie mit Mollen und es wurde kühl in der Dönze. Er nahm ihr den Mantel von dem Gesicht und da merkte er, wie sie ihn fest in den Arm nahm, und er fühlte, dass zwischen ihnen kein Wall, kein Graben mehr war und dass sie zusammengehörten in Freud und Leid, und er nahm sich, was ihm zukam. »Das war eine schlimme Nacht«, rief Uhlenvater, als er am anderen Mittag in die große Dönze trat. Er war das letzte Ende zu Fuß gegangen, denn Tedel wollte noch etwas Tannhecke zum Streuen holen, und weil der Alte einen leisen Schritt hatte, so konnte Johanna nicht so schnell von Harms Schoß herunter, wie sie wohl wollte. So stand sie da, hatte die Augen auf dem Estrich und Backen wie Pfingstrosen so rot, strich an ihrer Schürze herum und platzte schließlich heraus: »Bloß anfangs!« Dann schlug sie aber die Hände vor das Gesicht und lachte, und auch Harm lachte und Uhl erst recht, denn er merkte bald, wo es eingeschlagen hatte. Er sah von einem zum anderen und schließlich sagte er: »Na, denn so wünsche ich euch alles Gute, meine Kinder, denn das seid ihr mir beide geworden.« Aber dann schlug er auf den Tisch: »Das ist mir ja ein dröges Löft. Nicht einmal ein Glas Wein und ein Stück Kuchen kriegt man vorgesetzt. I, das ist doch sonst keine Weise hierzulande.« Die junge Frau lief, was sie konnte, und bald stand eine irdene Flasche mit Wein auf dem Tisch, über den sie ein reines Tuch gelegt hatte, und ein bunter Teller mit Kuchen und ein noch bunterer Krug mit einem noch viel bunteren Blumenstrauß und drei hohe Gläser von der feinsten Art, aus denen die spanischen Offiziere von den Kaiserlichen eigentlich trinken wollten, kamen auf den Tisch. Und der Wein, der auch für andere Leute bestimmt gewesen war, schmeckte denen, die ihn tranken, darum doch nicht schlechter, wenn auch Johanna bloß ein halbes Glas trank und dann schon sagte, dass die Dönze mit ihr in die Runde ginge. »Harm«, sagte der Alte, als Johanna aufwusch, »eins will ich dir aber sagen. Der erste Pastor, den ich auftreibe, muss her und die Sache richtig machen. Es sind jetzt wilde Zeiten und der Teufel kann sein Spiel haben. Deine Frau steht ganz allein da. Gibt es ein Unglück, dann kann sie am weißen Stocke über Land gehen, denn es wird manche da sein, die ihr den Platz nicht gönnt und allerhand anhängen wird. Es sind jetzt die Zeiten nicht, dass wir eine regelrechte Hochzeit abhalten, denn der Himmel bezieht sich immer mehr. Der Tilly, der papistische Hund, jagt die Dänemärkischen hin und her und die Pestilenz ist auch wieder da. Lasst euch einsegnen und damit holla! Die Hauptsache ist die, dass du dich des Nachts nun nicht mehr so zu graulen brauchst.« So wurde es dann auch gemacht, und es war auch gut, dass der Bauer sich mit der Trauung beeilt hatte, denn so konnte er mit mehr Ruhe an Per Hopstel zurückdenken, wenn er wieder den Wolf auf der Heide spielen musste. Das war jetzt nicht ganz selten der Fall. Tilly und die Dänen zogen sich um die festen Plätze wie die Hunde um den Knochen, und wo man hinhörte, gab es Not und Tod und Menschenschinderei. Wo die Kriegsvölker geerntet hatten, da zogen die marode Brüder mit der Hundemharke hinterher, und man vernahm alle Tage grässliche Geschichten von totgequälten und hingemetzelten Frauen. Denn das, was den Unmenschen in die Hände fiel, ob ein siecher Greis oder ein Brustkind, es musste des Todes sein. Die Werwölfe hatten darum alle Hände voll zu tun. Es waren jetzt ihrer 111 Nachboten geworden, wozu noch an die 200 Tagboten kamen. So ging die Arbeit flott vonstatten, und manche Bäume an den Straßen trugen Früchte, die selbst der happigste Junge liebend gern hängen ließ. Dabei sahen sich aber die Werwölfe ihre Leute genau an und behandelten jedermann, wie es seine Stellung mit sich brachte. Was eine Feldbinde am Arm hatte, bekam die Kugel und kam unter die Erde. Das andere Pack aber wurde mit der Wiede geehrt, und die Krähen und Wölfe mussten das Weitere besorgen. Es war ein grauer Märzentag, da hatte der Wolfsbauer auf dem Amte zu tun. Irgendeine Spürnase hatte es herausgebracht, dass die Ödringer jetzt per Hobstler heißen und noch nicht so verhungert waren, als dass man ihnen nicht die Schatzung zumuten könnte. Das stand ihnen aber gar nicht an, und Harmwulf als Vorsteher wollte ihnen das vom Halse schaffen. Als er den Herren vom Amte sagte: »Solange ihr uns nicht schützt, wird von uns nicht geschatzt«, wurde er ein ausverschämter Kerl geheißen, aber er hielt die Nase hoch und sagte: »Ich will doch mal sehen, ob unser Herr Herzog Christian nicht eine andere Meinung von der Sache hat. Ansonsten stecken wir lieber unsere Häuser an und leben vom Betteln und Stehlen, bis man uns ein Amt gibt, damit wir auch Leute schinden können, die sich im Bruch und Busch bergen müssen.« Als er aus der Türe ging, stand Tedel da. Er war ganz weiß um die Nase, hatte Augen wie ein Buschkater im Dunkeln und sagte: »Der Säugling und das Heilige Kreuz sitzen halb besoffen im Kruge, und Wieken Ludolf macht sie noch besoffener.« Der Bauer riss die Augen auf. »Wahr und gewiss?« Der Knecht nickte. »Ich stand hinter dem rotbärtigen Hund und hatte schon die Hand an der Metz. Aber dann dachte ich noch zum Glücke daran, dass das nicht in deinem Sinne ist. Heute kommen sie uns nicht mehr aus dem Sack, Bauer, wie seinerzeit in Alden. Ich bin schon in Hesel gewesen und in Schillerslage, und von da an ist alle gerechten Leute Meldung gemacht, denn so sollen sie diesmal wohl daran glauben müssen.« Indem Wolf mit Tedel nach dem Kruge ging, bedünkte es ihn, als wenn ihm gar nicht so froh zu sinnen war, wie es eigentlich sein musste. Er dachte mehr an Per Hobstl und an seine Frau als an die Galgenklöppel, aber darum ging er zuerst doch schnell, bis er sich selber zurief und so langweilig die Straße hinaufging, als hätte er so viel Zeit wie ein Knecht, der den Stall ausmisten soll. Er fragte auch noch die Krügerin, die vor der Türe stand, nach ihren Kindern, aber mit eins konnte er nicht mehr zuhören, denn er hatte eine Stimme gehört, eine Mannsstimme, aber so hell, als ob ein Hengstfohlen loslegt, eine Stimme, die er noch kein Mal gehört hatte und die er doch kannte. Denn wenn er allein im Busche lauerte oder über die Heide ritt, hatte er sie oft so oft vernommen. Er dachte an den Nachmittag auf dem Hingstberge und daran, wie er mit Hennig und Klaus durch das Torfmoos geritten war und Brandluft in die Nase bekommen hatte, und an all das andere. Seine Rose stand vor ihm, Hermke an der Schürze und auf dem Arme die kleine Maria, und er biss die Zähne aufeinander, dass es krachte, so dass die Krügerin sich ordentlich verjagte. Aber dann ging er in die Bauernstube, ohne hinzusehen, wer da saß, stellte sich an die Tonbank und ließ sich Bier einschenken, hörte, was der Krüger ihm vorschnackte, mit einem Ohre an, stellte dann seinen Krug auf den Tisch, der neben der Türe stand, holte sein Brot und seinen Speck aus der Tasche, zog sein Messer und aß so langsam und bedachtsam wie alle Zeit, bis Fieken Ludolf aufsah, seine rechte Hand auf den Tisch legte, erst den Daumen, dann den Zeigefinger und dann den Mittelfinger aus der Faust aufspringen ließ, gleich als wollte er die Zeche nachrechnen, und dann das Heilige Kreuz anschrie: »Noch so ein Stück, du altes Saufloch, dann gebe ich noch einen aus, denn lachen tue ich vor meinem Leben gern.«